Unser Choral und draußen still der Wind im Herbst. Die Blätter in der Sonne wiegt, oh Hugo. Mach es wie die Sonnenuhr, oh Hugo. Zähl die schönen Stunden nur auf einem Marmorfensterbretter. Liegt ein totes Fliegentier, ihr Leib ist wettstarr. Mit war ihr letzter Atemzug, die Zeit verfliegt und das Insekt verwest in Ruhe vor sich hin. Zu früh hat sie der Tod erlöst, fand sie doch nie des Lebens Sinn. Oh Hugo, mach es wie die Sonnenuhr. Ihr Leib ist wettstarr, ihr Blick. Mit war ihr letzter Atemzug. Im Hintergrund ertönt Musik, ein gregorianischer Choral. Und draußen still der Wind im Herbst. Die Blätter in der Sonne wiegt, oh Hugo.